bizarre Begegnungen im Zug und wie sie sich im Zweifelsfall verhalten. Ihre Mitreisenden. Sie verstopfen die Gänge, verschmutzen die Toiletten, essen im Speisewagen ihre Lieblingsspeisen weg, blockieren die besten Plätze, lärmen, lachen, hören unerträgliche Musik, telefonieren, drängen ihnen Konversation auf oder ziehen, wenn der Zug ausnahmsweise mal pünktlich ist, die Notbremse. Oder aber sie kollabieren zwischen Leipzig und Berlin auf einem Streckenabschnitt, der für Notärzte faktisch unerreichbar ist. Sobald sich in einem Zug mehr Reisende als sie selbst befinden, wird die Reise zur Tortur, unabhängig von allen übrigen betriebsbedingten Erschwernissen. Führen Sie daher stets genügend nervenberuhigende Medikamente mit sich und absolvieren Sie vor Antritt jeder Fahrt einige Übungen in autogenem Training. Sie werden das brauchen.